danke für eure Geduld. Wir mussten hier noch die Tontechnik zum Klingen bringen. Schön, dass ihr den Weg hier in die ACC-Galerie gefunden habt. Ich begrüße euch herzlich zum Vortrag, der heute Abend hier stattfinden wird, den Mondschein töten über futuristische Klangkunst und Performance, ein Vortrag von Irene Lehmann. Und dieser Vortrag findet statt im Rahmen der Reihe Kunstspektakel und Revolution. Bevor ich Irene vorstelle, würde ich noch so kurz so ein paar Worte zu dieser Reihe sagen. Die findet seit 2009 mittlerweile hier in der ACC-Galerie regelmäßig statt und ist so eine Kooperation von dem Bildungskollektiv Erfurt und der ACC-Galerie Weimar. Und es dreht sich in dieser Reihe immer wieder um das Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik, auch mit einem Schwerpunkt auf die Avantgarde-Bewegungen der Kunst und sucht so nach verschiedenen Wegen in der Kunstgeschichte, wo revolutionäre Bestrebungen und künstlerische Bewegungen zusammengefunden haben oder in einem Spannungsverhältnis standen. Und diese Veranstaltungsreihe wird außerdem begleitet auch von einer Publikationsreihe, die auch Kunstspektakel und Revolution heißt. Da sind mittlerweile 8 Ausgaben erschienen. Ihr findet auch hier draußen in dem Gang rechts von mir ist so ein kleiner Stand mit verschiedenen Ausgaben. Ich habe leider die aktuelle Ausgabe, die 8. Nummer, heute vergessen und nicht mitgebracht, aber das könnte für euch ein Grund sein, nächste Woche Donnerstag nochmal wiederzukommen. Da wird dann auch die 8. Ausgabe liegen, die sich mit dem Thema Gegenöffentlichkeit auseinandersetzt. Die Reihe Kunstspektakel und Revolution hat sich auch deshalb mit diesen Avantgarde-Bewegungen der Kunst immer wieder auseinandergesetzt, weil die so am Anfang des 20. Jahrhunderts Bewegungen waren, wo emanzipatorische Bestrebungen, revolutionäre Bewegungen zusammen mit Kunstbewegungen gegangen sind. Und es war halt irgendwie so ein Versuch von uns vielleicht immer wieder zu gucken, wo liegen in den künstlerischen Bewegungen emanzipatorische Potenziale oder wo gibt es halt irgendwie einen Zusammenhang zwischen Kunst und einer progressiven gesellschaftlichen Veränderung. Nun ist der Futurismus eine Strömung innerhalb der Kunstavantgarden, der vielleicht in dieser Auffassung oder so diese Herangehensweise so ein bisschen stört, weil insbesondere der italienische Futurismus ja eine Bewegung gewesen ist, die sich dem Faschismus angeschlossen hat und vielleicht auf dem ästhetischen Gebiet eine dezidiert faschistische Position auch vertreten hat. Und das war für uns der Grund zu sagen, wir wollen uns diesen Futurismus nochmal näher anschauen und irgendwie so gucken, wie kann man in einer Theoretisierung und in einer historischen Betrachtung der Avantgarden irgendwie dieses Zusammenspiel von Fortschritt und doch auch einem gewissen Barbarismus, wie kann man das begrifflich fassen. Und so ist halt diese Reihe entstanden, die sich zum, also diese kleine dreiteilige Reihe, die jetzt im November stattfindet, die sich zunächst erstmal diesen Futurismus am Ursprung anschaut, also das, was Irene Lehmann heute Abend machen wird, sich den italienischen Futurismus anzuschauen. Nächste Woche wird dann Anke Hennig einen Vortrag halten, die dann sozusagen so ein bisschen das Terrain wechselt und sich die Avantgarde-Bewegungen in Russland genauer anschaut. Und das öffnet dann so ein bisschen die Auseinandersetzung oder öffnet so ein bisschen dann die Wege hin zum russischen Futurismus, wo Gunnar Hindrichs einen Vortrag darüber halten wird, der nämlich in seinem Buch Die Philosophie der Revolution die These vertritt, dass der russische Futurismus am konsequentesten die Revolution auf dem ästhetischen Gebiet verkörpert hat. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Interessante an dem Futurismus und warum wir uns den auch angucken, weil es nämlich auch darin beides gibt. Also es gibt diese faschistische Position und es gibt den Futurismus unter diesem anderen Vorzeichen dann halt im Zuge der Oktoberrevolution in Russland. Genau, und das, wir erhoffen uns, dass so ein bisschen von dieser Diskussion halt irgendwie das klarzukriegen, wie steht das eigentlich in einem Verhältnis zueinander und wie kann man damit umgehen. Und ich denke, dass wir heute in der Diskussion mit Irene auch dazu kommen werden, zu diskutieren, was heißt das eigentlich für Gegenwartspositionen, ja, was heißt das auch für gegenwärtige künstlerische Praxis oder wie man künstlerische Praxis in der Gegenwart auch bewertet. Irene Lehmann ist Dramaturgin und Theaterwissenschaftlerin. Sie hat sich sehr viel schon mit den Avantgarde-Bewegungen der Kunst auseinandergesetzt, vielleicht mit so einem Fokus auf Performance auf der einen Seite und auf der anderen Seite neue Musik und neues Musiktheater. Und sie ist nicht zum ersten Mal zu Gast hier in der ACC-Galerie, sondern hat schon öfter hier in dem Rahmen der Kunstspektakel-Revolutionsreihe gesprochen. Wir haben uns ganz am Anfang kennengelernt über so eine Workshop-Reihe, die wir auch zusammen gemacht haben, wo es um Avantgarde- und Geschlechterverhältnisse ging, wo wir auch in verschiedenen Städten so ein bisschen Stationen gemacht haben und versucht haben, so dieses Thema Avantgarde und Geschlechterverhältnisse abzugrasen. Dann hat sie über den russischen Formalismus gesprochen. Das war im Rahmen von einer Veranstaltungsreihe, wo wir dezidiert Positionen uns in Osteuropa und in Russland angeschaut haben. Und zuletzt hat sie auch einen Vortrag gehalten über Luigi Nono, einen italienischen Komponisten, der eben so ein neues Musiktheater entwickelt hat. Und das war im Rahmen der Reihe, die sich eben mit Positionen der neuen Musik auseinandergesetzt hat. Genau, und ich freue mich sehr, dass du sozusagen heute wieder da bist und wir die Diskussion quasi so fortführen können. Genau, und bin gespannt, was wir heute Abend über den italienischen Futurismus diskutieren werden. Ja, danke. Ja, ich bedanke mich für die Einladung und auch für die freundliche Vorstellung und auch von mir herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen und auch hören und sonst meldet ihr euch bitte. Wir haben ja hier erstmal noch so ein bisschen rumgebastelt mit den, mit dem Sound. Sicher habt ihr euch gefragt, was ist das eigentlich mit dem Mondschein in dem Titel? Und wir hatten das auch in unserem Vorgespräch festzustellen, ja, das haben wir eigentlich überhaupt nicht erklärt. Tatsächlich ist es so, dass der Futurismus eins seiner Manifeste tötet den Mondschein genannt hat. Denn der Futurismus als Bewegung zeichnet sich auch dadurch aus, dass er sehr viele Manifeste verfasst hat zu allen möglichen Kunstrichtungen. Und der Mondschein schien mir dann eigentlich ein ganz guter Einblick auch in das Thema. Das hier ist aus dem Manifest Das Varieté, da wird das so ein bisschen deutlich. Da schreibt Filippo Tommaso Marinetti, der einer der auch Anführer dieser Bewegung war, das Varieté hat hingegen Sinn und Geschmack an den leichten, unkomplizierten und ironischen Liebeleien. Die Kabarettvorstellungen im Freien auf den Terrassen des Casinos bieten eine höchst vergnügliche Schlacht zwischen dem spasmodischen Mondschein, der schrecklich gequält und verzweifelt ist, und dem elektrischen Licht, das heftig auf dem falschen Schmuck, dem geschminkten Fleisch, den bunten Röckchen, dem Samt, dem Flitter und dem falschen Rot der Lippen zurückprallt. Natürlich siegt das energiegeladene elektrische Licht und der weiche und dekadente Mondschein wird besiegt. Der Mondschein ist also für Marinetti auch so, hat so eine doppelte Funktion, dass der einmal sozusagen in diesem Kontext von Theater für eine alte Ästhetik steht, in der ganz viel leichte Liebeleien gezeigt werden und so weiter, und er dagegen das Varieté setzt. Das hat er mit anderen Avantgarde-Bewegungen gemeinsam, also dieses, dass das Varieté ein ganz neuer Ausgangspunkt wird. Und auf der anderen Seite steht aber auch das elektrische Licht, dem wir auch immer wieder jetzt begegnen werden, dass das wirklich auch schon so ein Zeichen für die Technikbegeisterung ist, die den gesamten Futurismus sehr stark prägt. Und ja, wie Lukas sagte, der Futurismus geht in diese Richtung, dass er sich mit den extrem rechten Positionen verbindet in Italien in den 20er Jahren und auch davor schon. Und das finde ich so eine ganz spannende Frage, oder ich habe eigentlich bin mit zwei Fragen in diesem Vortrag reingegangen, nämlich einerseits, was hat den Futurismus eigentlich so speziell gemacht, dass er trotz dieser Verbindung mit dem italienischen Faschismus eigentlich immer noch zu den wichtigen Impulsgebern gezählt wird im 20. Jahrhundert der Kunstgeschichte, dass der Einfluss auf Performancekunst und auf Klangkunst so groß gewertet wird. Das ist meine eine Frage. Und das zweite ist, wie funktioniert da eigentlich auch die Verbindung von Politik und Ästhetik genau? Und natürlich auch, was machen wir damit heute eigentlich? Deshalb hier ein bisschen mein Überblick, also dass mich einerseits der historische und der ästhetische Umriss interessiert und dann aber auch im zweiten Teil eigentlich auch die gesellschaftliche Dynamik zwischen Avantgarde-Künstlerinnen und Publikum und eigentlich ja auch immer diese Frage nach, wie können wir das heute bewerten und was sind vielleicht auch Gegenpositionen, denn neben der Rezeption ist das eigentlich auch eine ganz spannende Frage, die wir gerade mit diesem etwas schwierigen Erbe, vielleicht kann man es so nennen, auch diskutieren können. So, einmal hier so ein Überblick, um das in der Kunstgeschichte der Avantgarde einzuordnen. Das ist jetzt natürlich reduziert, denn es gibt sehr viele kleinere Strömungen, gerade zu Beginn, so in dieser Anfangszeit zwischen 1910 und 1920, die hier jetzt fehlen. Das ist mehr zum Überblick. Sind eigentlich die vier großen Strömungen Futurismus, Dadaismus, Surrealismus und Konstruktivismus, die nochmal eine neue Zäsur bilden. Sie sind aber keinesfalls am Anfang von dem, was man Avantgarde nennen kann, denn das wird eigentlich auch immer in der Theorie ab halt Mitte des 19. Jahrhunderts diskutiert, mit gerade in der Dichtung mit Baudelaire und Verlaine und Rimbaud und anderen. Der Unterschied ist aber, dass die als Einzelkünstlerinnen quasi aufgetreten sind und diese vier Großen in der Mitte da neu war, dass die als Gruppierungen aufgetreten sind und eben auch so künsteübergreifend gearbeitet haben. Trotzdem haben sie natürlich ihr Erbe, gerade auch im Ästhetizismus. Und da werde ich an einzelnen Stellen darauf eingehen. So, hier mal für einen ersten Überblick für den Futurismus. Zwei Personen, um die es heute mehr gehen wird, ist der Klangkünstler Luigi Russolo und eben Marinetti, den ich schon genannt habe, der so ein bisschen der Anführer dieser Strömung war. Viele Manifeste veröffentlicht hat, als Dichter aufgetreten ist, als Theaterschriftsteller auch. Und auf der Zeichnung sieht man so die ganz gängigen Happenings, also die verschiedenen Künstler aus der futuristischen Bewegung sind zusammen aufgetreten und haben eigentlich so sehr auch das Publikum provoziert, dass die sich an diesem Spektakel auch erfreut haben und sie auch ordentlich beworfen haben mit Gemüse und allem Möglichen. Darüber gibt es zahlreiche Zeitungsberichte, die darüber berichten. Ich habe hier einige weitere aufgeschrieben, auch nochmal einen Maler von Umberto Boccioni, diese simultanen Visionen, wie das Bild heißt, um das da gleich auch mal einen visuellen Eindruck von, worum ging es da. Also ästhetisch sind so Dinge, die die Futuristen auf jeden Fall beschäftigen, ist eben der neue Stadtraum, zu sagen, sie sind eine Bewegung der Moderne, die dann auch ganz stark mit so einem Industrialisierungsschub sich beschäftigen. Und dann hat man so eine Gleichzeitigkeit von Perspektiven, die in diesen Bildern zusammengefasst werden. Und da sind sie doch schon sehr früh damit, das eigentlich so genauso darzustellen. Man unglaublich begeistert von Geschwindigkeit, von neuen Perspektiven, die man durch den motorisierten Verkehr, also durch Autos und Flugzeuge und so einnehmen könnte. Hier als Randnotiz die einzige Frau, die sich eine ganz kurze Zeit auch den Futuristen zugeordnet hat, war Valentine de Saint-Pon, eine Tänzerin, aber sie hat dann sehr schnell beschlossen, dass sie unabhängig von Gruppierungen ist und ansonsten fallen die Manifeste auch eher durch sehr frauenfeindliche Positionen auf. Genau. Gut, dann ein bisschen mit der Stimme beschäftigt. Aus dem Gründungsmanifest des Futurismus, der ist 1909 erschienen in Paris in der Zeitung Le Figaro. Und da umreißt auf jeden Fall Marinetti so das Manifest, das dann in ähnlicher Form findet man das dann auch in anderen Manifesten wieder, zur Musik, zur Malerei und so weiter. Bis heute hat die Literatur die gedankenschwere Unbeweglichkeit, die Ekstase und den Schlaf gepriesen. Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit, den Laufschritt, den Salto Mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag. Schönheit gibt es nur noch im Kampf. Ein Werk ohne aggressiven Charakter kann kein Meisterwerk sein. Wir werden die großen Menschenmengen besingen, die die Arbeit, das Vergnügen oder der Aufruhr erregt. Besingen werden wir die vielfarbige, vielstimmige Flut der Revolutionen in den modernen Hauptstädten. Besingen werden wir die nächtliche, vibrierende Glut der Arsenale und Werften, die von grellen elektrischen Monden erleuchtet werden. Und dann geht das Zitat so weiter mit einem Lob der Industrie. Und ich wollte das jetzt hier auch in dieser Breite mal darstellen, weil man auch sieht, in dieser Sprache ist auch dieses Dynamische mit drin. Und das ist, ja, hat schon Ähnlichkeiten auch mit dem Expressionismus, aber ist schon auch sehr spezifisch in diesem großen, dieser großen Begeisterung für die Industrie. Ganz wesentlich für den Futurismus ist auch so die Ablehnung der Traditionen, der Bibliotheken, der Museen, alles, wo man quasi, wo die alte Kunst dargestellt wird und das Publikum sich dem aussetzt. Das wollen sie im Prinzip alles niederreißen. Zumindest formulieren sie das in den Manifesten sehr stark. Ja, es steigert sich wirklich mit dieser Technikbegeisterung dahin, dass Marinetti dann auch schreibt, die Maschine gibt heute den Rhythmus der großen kollektiven Seele und der verschiedenen individuellen Schöpfer vor. Die Maschine entfesselt das Lied des Genies. Die Maschine ist die neue Gottheit, die erleuchtet, beherrscht, ihre Gaben verteilt und bestraft. In dieser unserer futuristischen Zeit, die der großen Religion des Neuen gewidmet ist. Hier kommt also quasi neben dieser Technikbegeisterung noch ein weiteres Moment dazu, und das ist eigentlich auch diese religiöse Verehrung von der Maschine, also bis hin zu so einem Mystizismus, so einer, ja, Religion des Neuen schreiben sie ja auch, und das findet man auch an anderen Stellen in der Avantgarde der Zeit, aber ist vielleicht auch im Kopf zu behalten, dass es auch da schon quasi so verschiedene Elemente gibt, die, ja, die sich nicht so eindeutig in jetzt nur rationales Weltbild auflösen lassen. So, das soll als ein erster Einstieg helfen zu verstehen, was ist, wie funktioniert der Futurismus vielleicht von der ästhetischen Seite. Und jetzt möchte ich nochmal auch einen Blick auf die politische Seite werfen. Ich habe das Italien im Übergang genannt. Italien ist ganz ähnlich wie Deutschland so eine spät gegründete Nation. Die waren bis Mitte des 19. Jahrhunderts allerdings auch noch besetzt von Österreich-Ungarn im Norden und von Spanien im Süden. Und dann ist so nach und nach das Staatsgebilde, wie wir das heute kennen, entstanden. Die Bewegung war das Risorgimento, also eine demokratische, republikanische Bewegung. Allerdings gab es ein starkes Zensuswahlrecht, sodass quasi eigentlich nur 7% der Erwachsenen wahlberechtigt waren. Es gab dann sofort Ende des 19. Jahrhunderts schon ein erstes autoritäres Regime, was alle sozialen Bewegungen niedergeschlagen hat und verboten hat. Es gab so eine imperialistische Phase mit Kolonialkriegen, wo Albanien und Eritrea, Äthiopien, Libyen dann betroffen waren. Auch Marinetti hat in einem dieser Kriege gekämpft und davon auch so eine Kriegsbegeisterung mitgenommen. Die nächste Phase war dann so wieder eine liberale Phase, in der sich dann aber auch schon nationalistische Parteien und Verbände gegründet haben. Denen haben sich dann auch viele Futuristen angeschlossen, die auch sehr für die Beteiligung im Ersten Weltkrieg geworben haben. Im Ersten Weltkrieg waren dann erst Teile von Norditalien, die auch, wo Österreich-Ungarn zurückgeschlagen wurde. Und schließlich gab es dann faschistische Verbände ab 1919, den Marsch auf Rom, von dem manche vielleicht schon mal gehört haben, den Mussolini angeführt hat, der dann auch Präsident war und der Staatsführer im Faschismus. Die Futuristen haben da schon stark auch kooperiert von relativ Beginn an. Sie waren also zum Teil, also das gilt natürlich immer nicht für alle und nicht alle sind da durchgängig dabei geblieben. so ist das natürlich mit Menschen, die dann doch nochmal andere Entscheidungen treffen. Aber einige waren tatsächlich in den faschistischen Bänden und in der Partei. Marinette ist 1920 ausgetreten und hat die Oktoberrevolution gelobt, wurde umgekehrt auch von Lunatscharsky, dem russischen Kulturstaatssekretär, Minister, ich bin mir nicht ganz sicher, sehr gelobt, aber so. Trotzdem blieb so eine Nähe auch zu Mussolini und zum Faschismus. Also Marinetti hat Lobgedichte des Krieges geschrieben, hat selber auch auf Seite der italienischen Armee gegen Russland teilgenommen und hat sich ganz am Schluss auch in die Republik von Salò mit zurückgezogen. Der Futurismus war für den Faschismus auch als Staatskunst. Das heißt, überall, wo sich quasi der italienische Staat in dieser Zeit präsentiert hat, wie, keine Ahnung, Biennale oder was es alles so gibt, war der Futurismus also quasi das Aushängeschild. Auf der anderen Seite haben die Futuristen darauf eingewirkt, dass es eben keine Ablehnung der Moderne gab, wie das in Deutschland der Fall war, sodass quasi so eine gewisse Moderne auch aus anderen Ländern in Italien präsent geblieben ist. Ich habe hier rechts so eine Fotografie aus einem faschistischen Stadtviertel in Rom. Das wurde in den 40ern gebaut, sollte eigentlich eine Expo drin stattfinden. Kann man auch immer noch besichtigen und das zeigt also sehr stark dieses sehr, sehr glatte, einheitliche Kunst, die dann gar keine Widersprüche mehr kennt. Und das ist sehr stark mit den Perspektiven, die einen da so reinholen. Und die Fotos sind von mir. Ich habe immer versucht, das ein bisschen zu stören, aber naja. Um das zusammenzufassen, möchte ich an den Text von Walter Benjamin erinnern, von dem hier auch das Zitat ist. Benjamin aus dem Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, der das eigentlich gut zusammenfasst, wie das in Italien sich sozusagen diese, ich gehe nochmal hier zurück, um das ein bisschen zu erzählen, also wie in Italien sich das auch genau diese historische Zeit sich so entwickelt hat. Von die sozialen Bewegungen werden niedergeschlagen und der Faschismus ist eigentlich dann so eine Weiterführung von eigentlich nur den technischen Aspekten. Genau, Benjamin schreibt, die Massen haben ein Recht auf die Veränderung der Eigentumsverhältnisse. Der Faschismus sucht ihnen einen Ausdruck in der Konservierung zu geben. Der Faschismus läuft folgerecht auf eine Ästhetisierung des politischen Lebens hinaus. So, und alle Bemühungen um die Ästhetisierung der Politik gipfeln in einem Punkt. Dieser eine Punkt ist der Krieg. Die Menschheit, die einst bei Homer ein Schauobjekt für die olympischen Götter war, ist es nun für sich selbst geworden. Ihre Selbstentfremdung hat jenen Grad erreicht, der sie ihre eigene Vernichtung als ästhetischen Genuss ersten Ranges erleben lässt. Das ist natürlich ein Text, der auch Ende der 30er entstanden ist. Und wenn man sich die Texte anguckt, vor allem die Manifeste, dann kann man sagen, dass da ist eine große Stimmigkeit drin. Und Benjamin sieht es eigentlich auch als so eine Fortschreibung des La-Polar-Prinzips, was es davor schon gab, also dass man sich nur auf die ästhetischen Sachen konzentriert. Und eben ganz spannend ist auch wie er da eben auch die technische Entwicklung beschreibt, also dass technischer und gesellschaftlicher Fortschritt sich voneinander lösen. Ich fand es eigentlich auch ganz spannend, dass dieser Text von ihm, wo er sich ja eigentlich damit beschäftigt, wie sich der Kunstwerkbegriff und die Rezeption von Kunstwerken verändern durch die technischen Reproduktionsmedien, dann eigentlich auch so dezidiert nochmal auf den Futurismus eingeht und da auch diese Verbindung mit dem Faschismus aufmacht, also wo das dann eigentlich auch zu einem politischen Text nochmal viel stärker wird. Ich glaube, den Teil überspringe ich jetzt. jetzt würde ich vielleicht, jetzt habe ich einmal so einen Umriss gegeben und von dem sind wir am Ende vom, worauf der Futurismus hinausläuft, und jetzt ist vielleicht auch nochmal die Frage, wie kommt er da eigentlich hin? Also wie geht das so früh in der Geschichte los? Also naja, damit will ich jetzt nicht anfangen, aber zu sagen, wie entwickelt sich der Futurismus auch auf einer künstlerischen Ebene? Das hier ist nochmal so ein Schema, was ich genommen habe aus der Theaterhistoriografie, wie wir eigentlich auf so Theaterereignisse schauen, wo sich eigentlich auch immer verschiedene geschichtliche Perspektiven drin spiegeln und wo wir dann eigentlich auch verschiedene Zugänge nehmen, um darauf zu blicken. Das möchte ich einfach auch nochmal so zeigen von dem, wie kann man methodisch eigentlich gehen, um mit so einer komplexen Materie auch umgehen, die, wo sich Ästhetisches und Politisches so miteinander verwoben haben. Ja, wie ging es los? Die Futuristen starten 1910 mit so spektakelförmigen futuristischen Abenden. Davon auch eine Zeichnung, wo sich das so ein bisschen darstellt, dass eigentlich auch alle Künste so präsent waren. Die Malerei und die Musik, und dann wurden Vorträge gehalten, Lesungen. Daraus entwickeln sich dann weitere kleine Theaterformen und Musikformen, die da geboten werden. Und es entsteht aber auch diese ganz starke, spektakelhaftige der Aufruhr. Man kann schon sagen, dass das, was gesucht wird, durch vor allem auch viel Provokation, ist eigentlich so eine Begegnung mit dem Publikum, was näher gerückt wird, und dass durch die aktivistischen Manifeste auch genau das, was Peter Bürger immer beschreibt, in dem die Avantgarde bedeutet, auch die Aufhebung von Kunst und Leben hier auch stattfindet. Und vielleicht wird es ganz deutlich mit einem Beispiel aus eines dieser ersten Abende, fand in Triest statt, norditalienische Stadt, damals noch Teil von Österreich-Ungarn, und die Futuristen hatten die Idee, mit ihrer futuristischen Dynamik können sie jetzt irgendwie diese Stadt befreien. Ihr Kampfruf war auch schon damals gegen die toten Genies und mit dem Krieg als Hygiene der Welt das zu rufen. Trotzdem blieb das eben in dieser Spektakelförmigkeit, und danach zogen sie dann weiter in ein Café in der Nähe, wo dann ein futuristisches Menü serviert wurde, was mit dem Kaffee startete und mit dem Salat endete und dann auch noch weitere Reden gehalten wurden. Ganz interessant ist auch die Dynamik mit dem Publikum, denn das Publikum war sehr begeistert von dem ganzen Spektakel, was ihm da geboten wurde. Sie brachten dann auch eigentlich ihre eigenen Instrumente mit und haben mit Obst geworfen, wie schon gezeigt. Und sie haben sich aber eigentlich nicht so sehr für die künstlerischen Darbietungen interessiert und haben das sehr niedergebrüllt, waren selbst eigentlich so laut. Und später fand dann eben ein Wechsel statt in die Galerien. Und die Kritik war eher auch nicht so begeistert und haben dann auch viel geschrieben, dass die Futuristen, dass es ihnen nicht gelingt, eben ihre ganzen Programme auch einzulösen. Und umgekehrt haben dann die Futuristen, sind dann auch wieder hergegangen und haben die Kritiker aufgesucht in ihren Cafés und Prügeleien angefangen. Also auch da schon irgendwie das, was sie so vertreten haben als Aggression, haben sie dann auch direkt umgesetzt. Ja, hier nochmal ein Blick auf das Varieté, auch das, was so spannend war für die Avantgarde im 20. Jahrhundert, war, dass es so eine leichte Durchmischung mit dem Publikum ermöglicht hat, eine neue Räumlichkeit war und dass man eben auch so traditionelle Elemente gut durcharbeiten konnte. Dass man Hoch- und Populärkultur verbunden hat und somit eigentlich da was Wildes und Neues entstanden ist und während die Dadaisten tatsächlich ihr Cabaret Voltaire in Zürich gegründet haben, auch in Paris und Berlin gab es Varietés, waren die Futuristen doch eher in Theaterräumen, sind dann in Galerien, aber trotzdem gibt es diese Suche nach neuen Orten und einer neuen Begegnung mit dem Publikum. Ja, hier habe ich noch einen kurzen Akt von den kleinen Stücken, die da gezeigt wurden, um einfach mal auch nochmal einen Eindruck zu geben. Also negativer Akt heißt das Stück. Ein Mann tritt auf, nervös und beschäftigt. Er zieht sich den Mantel aus, nimmt den Hut ab und geht erregt hin und her. Der Mann, unglaublich, einfach unglaublich. Er sieht das Publikum, erschrickt, kommt zur Rampe und sagt ganz kategorisch: Ich habe nichts, gar nichts zu sagen. Runter mit dem Vorhang. Und von diesen eher abstrakten Stücken gibt es einige. Andere haben dann kleine Geschichten und von denen gibt es eine ganze Reihe. Und das waren so kleine Synthesen, so haben die das genannt auch, mit denen sie quasi auch auf diese abstrakteren Aspekte des Theaters das versucht haben, so künstlerisch durchzuarbeiten. Es erinnert stark an das absurde Theater, was dann später kommt und stand aber genau im Kontext von solchen varietéartigen Abenden. Auch das hier nochmal eine Darstellung von diesem Chaos, und es gibt auf jeden Fall auch diese Begeisterung am Chaos, vielleicht auch so ein bisschen anarchistisch zu sehen. Das auf der rechten Seite sieht man eine Publikation von Marinetti, der sozusagen das Konzept der freien Worte für sich entwickelt. Er greift da auf Apollinaire, den Symbolismusdichter, zurück. Und ähnliche Lautgedichte kennen wir ja auch aus dem Dadaismus. Da steht es allerdings in einem anderen Kontext. Denn während der Dadaismus das pazifistisch formuliert und einsetzt und versucht irgendwie da schon nach Beginn des Ersten Weltkriegs eigentlich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ist Marinetti, der das auch schon anlässlich eines Krieges in bulgarisch-osmanischer Krieg 1912, wo er als Journalist zugegen war und dann eben da diese Wortlaute tatsächlich, dieses Kriegsgetümmel nachstellen. Damit kommen wir dann zu den Intonarumori, dem Geräusch- und Lärmorchester, die von Luigi Russolo entworfen wurden. Aber vielleicht noch mal ganz kurz. Ich stelle diese, das waren so kleine Lärmkästen, wie man hier auf dem Foto auch sieht, mit großen Trichtern dran, also als Verstärker. Und wir werden die jetzt uns einfach mal kurz anhören, bevor ich die genauer erläutere. Würdest du den Verstärker starten? Das ist jetzt eine rekonstruierte Fassung aus den 70er Jahren. Von Russolo sind so zwei Partiturseiten erhalten mit diesen verschiedenen Instrumenten. Und wir hören da einfach mal rein, was da so nachgebaut wurde. Thank you. genügt es an dieser Stelle. Ich habe gleich noch ein zweites Beispiel. Ja, Russolo teilt diese Geräusche, also diese Geräuschmacher ein in 6 bis 8 Gruppen nach den ganzen verschiedenen Geräuscharten, könnte man sagen. Und das ist schon ganz schön, weil die ja auch so onomatopoetisch Namen haben. Er ist das erste Mal dann 1914 mit diesem kompletten Lärmorchester aufgetreten, aus dem Heuler, Dröhner, Zischer und so weiter. Und die Idee war wirklich, auch die alten Instrumente, also die traditionellen Instrumente des Orchesters abzuschaffen und stattdessen mit so einem Geräuschorchester sich da nochmal eine ganz andere Möglichkeit zu schaffen. Das war so der Traum, und seine Idee war, dass die Menschen ja eigentlich jetzt inzwischen in der industrialisierten Stadt auch an Maschinenlärm und Industrielärm gewöhnt sind und deshalb auch jetzt kein Interesse mehr haben sollten an schönem Gesang und so weiter, sondern eigentlich so eine neue Welt da eröffnet werden soll. Auch da gab es aber eigentlich Desinteresse vom Publikum und von der Kritik auch, und darüber war ziemlich enttäuscht. Nichtsdestotrotz ist das irgendwie was in der Klangkunst so ein bisschen schon präsent geblieben ist auch, weil Luigi Russolo eigentlich in seinem Text über die Kunst der Geräusche schon an auch an Musikkonzepte aus der Zeit anknüpft und sich jetzt nicht ganz so gegen alle Musikgeschichte stellt. Luciano Cessa, ein Medien- und Musikwissenschaftler und Künstler aus den USA, beschreibt auch, dass, herausgearbeitet, dass Russolo tatsächlich auf Geräuschmaschinen von Leonardo da Vinci zurückgreifen konnte, also der die nicht gebaut hat, aber der Zeichnungen entwickelt hat und insofern auch von der Mechanik da relativ schnell an der Stelle war, wo er das zum Funktionieren bringen konnte. Und er beschreibt das so relativ genau mit, es gibt ein Trommelfell und eigentlich wie das dann mechanisch funktioniert. Er hebt hervor, dass auch besonders war, dass dadurch, dass die durch den Hebel diese Klangkörper sich bewegen konnten, sozusagen ausziehbare Resonanzkörper, dass der Klang schon da ist, aber dann nochmal verändert werden kann und dass das auch so ein bisschen was Besonderes war in der Art und Weise, wie man Klang formen kann. Russolo war total begeistert von diesen ganzen Geräuschen und war dann auch der Auffassung, die Zahl der Geräusche ist unendlich. Wenn wir heute etwa 1000 verschiedene Maschinen haben und 1000 verschiedene Geräusche unterscheiden können, dann können wir morgen, wenn neue Maschinen entstehen, 10, 20 oder 30.000 verschiedene Geräusche unterscheiden, die nicht einfach imitiert werden dürfen, sondern mit Hilfe unserer Fantasie verbunden werden müssen. Also auch da wieder in einer absoluten Übersteigerung. Und dann irgendwie können wir, glaube ich, auch 1000 Geräusche nicht unterscheiden voneinander. Da sind wir wieder im Typischen, in der Begeisterung dieser Zeit. Er schreibt es zusammen. Oder er schreibt es auch an einen zweiten, Francesco Balilla Pratella, der selber auch ausgebildeter Musiker und Komponist war. Ist ganz spannend, ich habe gefunden ein Dokument, dass Pratella eben auch eine Oper komponiert hat, in der er diese Intonarumori eingebaut hat. Und es gibt einen Ausschnitt, der vermutlich von Mitte der 90er ist. Da ich das jetzt aber über YouTube gefunden habe, ist das nicht ganz so genau mit der Quellenlage. Das muss ich einfach dazu sagen. Ich würde das trotzdem hier mal anhören, weil es schon ganz spannend ist, wie so eine Idee sein kann, wie das eben in ein Musikstück eingebaut wurde. Thank you. Das soll hier reichen. Ihr könnt das alles auf YouTube finden, wenn euch das weiter interessiert. Ich fand das ganz spannend, einfach zu hören, auch wie verbindet sich das mit anderer Musik. Also da jetzt bei Pratella ganz eindeutig nimmt er ja auch andere Aspekte und genau. Also beide stehen eigentlich schon nah im Kontext mit anderen Konzepten von der atonalen Musik, die ja auch in diese Zeit so um 1910 fällt, dass sie sich für Polyrhythmik und Mikrotonalität also einsetzen, versuchen neue Instrumente zu entwickeln. Das ist ja eigentlich auch ein ganz spannendes Thema der Zeit. Aber ja, eben auch sich wirklich auch in dieser spezifischen Ästhetik positionieren. Genau. Was vielleicht nochmal die Frage ist, was wollten die Futuristen eigentlich damit auch erreichen? Da können wir nochmal kurz zurückgehen auf diesen Aspekt, was sie alle auch zusammen haben mit diesen Performance-Kunst- oder Aktionskunstabenden, mit diesen befreiten Worten, also dieser ganz neuen, auch grafischen Anordnung von Worten in der Dichtung, wo sie nicht ganz die Ersten sind, aber das doch sehr stark machen. Es gibt diesen Begriff der futuristischen Sensibilität, was sie erreichen wollen, also dass das Publikum wirklich nicht nur etwas gezeigt bekommt, dass in der Musik nicht nur Prozesse so repräsentativ dargestellt werden, sondern dass, egal ob mit Dichtungen, ob mit Musik, ob mit Malerei, soll das Publikum so direkt erreicht werden und eigentlich genau die Wirkung, die vielleicht auch so eine vorbeiratternde Straßenbahn hat, auf der Bühne erzeugt werden oder im Raum erzeugt werden. Und sie verbinden damit schon auch ganz stark so einen Aspekt der Befreiung, also die Worte sollen befreit werden, die ästhetische Wahrnehmung soll befreit werden und so weiter. Und das löst sich aber eigentlich auch stark von so politischen Themen ab in einer gewissen Weise. Also am Anfang ist das noch sehr deutlich mit dem bis zum Ersten Weltkrieg mit so einer Befreiung von Italien. Aber dann dreht es auch irgendwie so ein bisschen frei, könnte man sagen. Und ich habe eine Kritik von Hans Magnus Enzensberger aus den 60er Jahren gefunden, wo er eben auch beschreibt, dass es so einen entleerten Freiheitsbegriff in der Avantgarde gibt. Und das finde ich ganz spannend, darüber nachzudenken, wie sich da eigentlich das auch so verbindet mit dieser, es gibt diese Technikbegeisterung, es gibt dieses immer weiter, aber dann auch auf einmal so religiöse Momente, die dann mit auch in Erscheinung treten und so, dass eigentlich das dann sich wirklich so stark auf den technischen Fortschritt auch fokussiert, also auch um dann nochmal an Benjamin zu erinnern. So, und damit bin ich jetzt erstmal auf eine Zusammenfassung dieser ästhetischen Aspekte, von dem ich jetzt viel gesagt habe und das deshalb jetzt hier nicht alles vorlesen möchte, sondern einfach nochmal darauf hinweisen, es geht eigentlich so zusammen. Es gibt die ästhetischen Aspekte und es gibt diese Provokation des Publikums, es gibt die Kriegsbegeisterung und eine Form von Aktivismus, wie auch immer man die Ziele dann bewertet. Und diese besondere Form, das scheint mir auch für die Avantgarden des beginnenden 20. Jahrhunderts so typisch, dass sich da wirklich politische und ästhetische Ziele miteinander verbinden. Und insofern möchte ich damit auch zu einer größeren Diskussion nochmal überleiten. Ich habe einen Theoretiker gefunden, Renato Poggioli, der genau darauf auch eingeht und sagt, diese sozialen bzw. antisozialen Aspekte in Verbindung mit Ästhetik ist das, was die Avantgarden eigentlich auch zu einem gesellschaftlichen Phänomen machen, also dass man eben wirklich auch politisch und soziologisch sich anschauen kann, was ist mit diesen Künstlerinnen los, wie ist das überhaupt entstanden mit den Avantgarden und wie funktioniert genau diese Beziehung zwischen KünstlerInnen und Gesellschaft. Poggioli war ein italienischer Literaturwissenschaftler, Historiker, der 1938 in die USA emigrierte und dort dann mit anderen emigrierten ItalienerInnen antifaschistische Gruppen bildete. Und ansonsten war er weiter als Literaturwissenschaftler tätig. Und er beschreibt also, dass es in dieser Beziehung zwischen Künstlern und Gesellschaft eigentlich im Laufe des 19. Jahrhunderts so eine Entfremdung stattfindet. Im Zuge der gescheiterten französischen Revolutionen, sodass das Publikum, also die Künstlerinnen eigentlich die Beziehung da ein bisschen verlieren, und das beschreiben tatsächlich viele auch, dass da irgendwie was Schwieriges passiert. Insofern ist es dann auch so, dass er sagt, ihrer sozialen Zugehörigkeit nach gehören die Künstlerinnen entweder der Aristokratie an oder sie kommen eher aus proletarischen Verhältnissen und sind dann plebejische Bohemians, und dass diese beiden Gruppen zusammen eigentlich eine neue soziale Gruppe bilden, von wo es dann auch nachvollziehbar ist, dass warum die sich andere Räume suchen, warum die sich sozusagen auch im klassischen Theater, in der klassischen Kunst nicht mehr zu Hause fühlen. Und er weist darauf hin, dass diese Idee mit der Kunst, politische Ziele zu erreichen, eigentlich schon im Frühsozialismus erstmals formuliert wird. Dabei wird aber nicht unbedingt die Autonomie der Kunst aufgegeben. Und dass sich das dann aber wirklich im Beginn der Avantgarden wieder voneinander löst. Und genau das kann man in den Futuristen dann auch nachvollziehen. Er beschäftigt sich mit der Frage auch, wie das eigentlich dazu kommt, dass es diese Radikalisierung stattfindet innerhalb der Avantgarde. Denn damit sind wir auch an der Frage, wie gehen wir damit um, dass der Futurismus so sich dem Faschismus zuwendet und trotzdem auf ästhetischer Seite ganz viele Elemente gibt, die wir auch in anderen Avantgarde-Bewegungen finden, und die andererseits aber da in anderen Kontexten vielleicht auftreten. Er unterscheidet dann so vier Varianten von Opposition, wo der Aktivismus relativ klar ist und ich glaube auch der Nihilismus als einfach eine Feier der Selbstzerstörung und einer extrem negativen Haltung auch klar sein könnte. Ganz spannend ist aber dieses Paar von Antagonismus und Agonismus, welches sozusagen eine Gegnerschaft beides ausdrückt in unterschiedlichen Konzepten dahinter. Und die liegen sehr nah beieinander und sind auch ein Paar, was in der politischen Theorie des 20. Jahrhunderts eine große Rolle spielt, bei Hannah Arendt und auch bei Chantal Mouffe. Ich will da jetzt nicht in der Tiefe reingehen. Sie sind quasi, weil es ein großes Feld ist, und es ist sicher interessant, das sich genau anzugucken. Sie unterscheiden sich quasi dadurch, also Argon ist das griechische Wort für den Wettstreit, und sie unterscheiden sich dadurch, ob man sozusagen denkt, man ist auf einem Spielfeld mit verschiedenen gegnerischen Positionen und agiert gegeneinander und miteinander, oder ob man sagt, dieser Wettstreit führt so weit, dass man bereit ist, alles niederzureißen, was sich einem in den Weg stellt, und dass man diese eigene Selbstzerstörung auch so in den Kauf nimmt. Und diese Momente sehe ich auf jeden Fall im Futurismus, dass eigentlich wirklich diese Opposition auch zu einer Unversöhnlichkeit umschlägt. Genau, und jetzt komme ich eigentlich auch schon hier in eine abschließende Schleife, auch nochmal ausgehend von dem Text von Enzensberger. Ich mir dachte, ja, was sind denn eigentlich dann Kriterien, weil wir aus der Avantgarde, die sich vor allem künstlerisch formuliert, es schwierig ist zu sagen, wo sind da Grenzen sozusagen, weil auch bei einer nihilistischen Kunstauffassung müssen wir sagen, es gehört zur Kunst, aber vielleicht sind es dann eher politische Aspekte, dass wir denken, da wollen wir uns anders positionieren. Ja, und das habe ich mir überlegt. Es sind eigentlich immer so Verhältnisse, wie stehen Individuum und Kollektiv zueinander? Wie ist der Umgang mit Technik und Gesellschaft? Wie ist er zu minoritären Gruppen in der Gesellschaft? Und das ist auch etwas, was Enzensberger vorschlägt, dass man eher eben diese Unterscheidung von progressiv und reaktionär dann anlegt. Das möchte ich, aber ist aber wirklich offen auch für die Diskussion und sind vielleicht auch einige Aspekte, die mir jetzt in der Beschäftigung mit dem Futurismus entstanden sind und wo es vielleicht auch noch andere gibt. Abschließend würde ich jetzt als anstelle eigentlich so genau die Rezeption zu referieren, habe ich gedacht, ich möchte eigentlich lieber gerne Gegenpositionen zeigen und zeigen wirklich auch nur eine. Aber ich möchte noch hinweisen auf die Künstlerinnen Hito Steyerl und Lynn Hirschman-Leeson, die sich beide eigentlich mit technischem Fortschritt und dem Problem eigentlich des fehlenden gesellschaftlichen Fortschritts befassen, und schließlich dann auch noch die eine Performance von Sven Åke Johansson, der ein Fluxuskünstler ist, aus den 70er Jahren in Berlin unterwegs ist. Und ja, das würde ich jetzt gerne als abschließende, vielleicht eine Antwort, vielleicht auch eine ironische Drehung von den Intona Rumori. Dankeschön.